Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ein Donnerstagnachmittag im September 1925. Es ist der Tag nach dem Nationalfeiertag, dem Dia de la Independencia. Ganz Mexiko hat mit ausgelassener Freude gefeiert. Nun ist wieder Alltag. In Mexiko-Stadt herrscht reger Berufsverkehr. Da ereignet sich ein schrecklicher Unfall. Ein vollbesetzter Bus wird von einer Trambahn gerammt. Er birst in zwei Teile. Der Aufprall schleuderte uns nach vorne und ein Handlauf spießte mich auf. Wie ein Schwert einen Bullen durchbohrt. Ein Mann sah, wie ich blutete. Er hob mich auf und legte mich auf einen Billardtisch, bis das Rote Kreuz kam. Die junge Frau, die so schwer verletzt wurde, heißt Frida Kahlo. Eine intelligente, wissenshungrige, rebellische Schülerin des renommierten Gymnasiums Escuela Nacional Preparatoria. Bevor mich der Bus zerquetschte, wollte ich Ärztin werden. Die Verletzungen sind immens. Mehrfache Brüche der Wirbelsäule, der Rippen, der Beine, des Beckens. Zunächst ist nicht klar, ob Frida überleben wird. In diesem Krankenhaus tanzt der Tod nachts um mein Bett. Der Unfall zerstörte Fridas Gesundheit. Er zerstörte ihre Hoffnung auf ein Medizinstudium. Er zerstörte aber nicht ihren Lebenshunger. Sobald ich meine Mutter wieder sah, sagte ich zu ihr, ich bin nicht gestorben. Und außerdem habe ich etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Die Malerei. Da ich in einem Gipskorsett liegen musste, das von den Schlüsselbeinen bis zum Becken reichte, konstruierte meine Mutter mir ein lustiges Gestell mit einer Holztafel, um das Papier daran zu befestigen. Sie brachte einen Baldachin an und hängte an der Unterseite einen Spiegel auf, sodass ich mit meinem Spiegelbild Modell werden konnte. Frida würde nie wieder gesund werden. Wegen ihrer Verletzungen und einer angeborenen Deformation der Wirbelsäule hatte sie chronische Schmerzen und musste sich unzähligen Operationen unterziehen. Immer wieder ans Bett gefesselt, malte Frida sich selber, setzte sich mit ihrem Körper, ihrer Zerbrechlichkeit, ihren Leiden auseinander. Das erklärt den hohen Anteil der Selbstporträts unter ihren Gemälden. Sie ist jetzt wirklich die Queen der Selfies und der Selfie-Generation dadurch geworden, dass sie eben als eine der Ersten sich selbst so stark hinterfragt hat ständig. Wie ja heute die ganze Jugend lebt ja nur davon, von dieser Frage, wer bin ich, wo will ich hin und versucht sich zu bestätigen in all diesen Selfies, ja, die da gemacht werden ständig. Helga Prignitz-Poda ist Kunsthistorikerin in Berlin. Sie hat zahlreiche Ausstellungen mit Frida Kahlos Werken kuratiert. Die Frage, wo will ich hin, stellte Frida sich ganz pragmatisch. Studieren konnte sie nun nicht mehr. Auch ihre Eltern hatten gehofft, dass Frida als begabteste ihrer 6 Töchter die Familie unterstützen würde. Denn die Familie war in Not geraten. Fridas Vater, der aus Deutschland stammende Fotograf Guillermo Kahlo, hatte lange ein gutes Auskommen damit verdient, im Auftrag der mexikanischen Regierung die Kolonialarchitektur zu fotografieren. Doch dann verlor er seine Stelle, denn in Mexiko gärte es. Bürgerkriegsähnliche Zustände werden ab 1907, Fridas Geburtsjahr, zur Normalität. Verschiedene politische Parteien ringen um die Vorherrschaft. Es gibt Revolution und Konterrevolution, Streiks und Aufstände. Hunderte von Menschen verlieren ihr Leben. So wächst Frida auf, mit Hunger und Angst, Verwundung und Tod als alltäglichen Begleitern. Erst 1917 kommt das Land allmählich zur Ruhe. Kulturell legt es jetzt richtig los. Denn in dieser Durchschnaufphase nach der Revolution hat Mexiko die Muße, auf sich selber zu blicken. 1910 fing ja die mexikanische Revolution an. Und da war sicherlich auch ein bisschen dieses, dass man wegkommen wollte von den europäischen Strömungen sozusagen, auch von, dass diese weiße Elite ja auch beiseite geschafft wurde, sozusagen hin zu den indigenen Wurzeln. Johanna Spanke ist Kunsthistorikerin an der Universität Hamburg. Die Kulturrevolution brachte es mit sich, dass man auch so eine nationale Identität konstruierte, wo die Künstler eben auch eine große Rolle spielten, also der Muralismo, wo eben Diego Rivera ja auch federführend mitwirkte. Diego Rivera hatte den Muralismo, die Wandmalerei, über die Grenzen des Landes hinaus berühmt gemacht. Frida war ihm schon als Schülerin begegnet, als Rivera ein Wandbild in ihrer Schule malte. Nun trifft sie ihn in befreundeten Künstlerkreisen wieder. Ein Koloss von einem Mann, übergewichtig, mit groben Zügen, Froschaugen und von unwiderstehlichem Charme. Mit 17 verliebte ich mich in Diego. Und meinen Eltern gefiel das nicht, weil Diego ein Kommunist war und weil er wie ein fetter, fetter, fetter Bräugel aussah. Sie sagten, es wäre wie eine Heirat zwischen einem Elefanten und einer Taube. Doch die beiden heiraten 1929. Sie ist Anfang 20, er doppelt so alt. Viel ist über diese Ehe geschrieben worden. Die Riveras werden rasch zu Celebrities, über die in mexikanischen und amerikanischen Zeitungen berichtet wird. Es ist eine Amour-Fou. Diego ist ein chronischer Womanizer, der sogar mit Fridas Schwester Christina eine Affäre beginnt. Auch Frida hat Affären mit berühmten Männern und Frauen ihrer Künstlerkreise. Trotzdem leidet sie unter seiner Untreue. Ich hatte zwei schwere Unfälle in meinem Leben. Der eine, wo mich der Bus zu Boden warf. Der andere ist Diego. Im November 1939 lässt sich das Ehepaar Rivera scheiden. Frida schneidet sich ihr langes Haar ab, wie schon 1934, als sie die Affäre Diegos mit ihrer Schwester entdeckte. Sie schreibt über sich: Aus Verzweiflung trinkt sie große Mengen Alkohol, fast eine Flasche Cognac täglich. Bis zu ihrer Trennung war Frida sehr bescheiden mit ihrer Kunst gewesen, ein Zeitvertreib, nichts weiter. Erst 1938 hatte sie überhaupt öffentlich ausgestellt, auf Drängen von Diego. Ich habe ungefähr 12 Bilder gemalt, alle klein und unwichtig, mit denselben persönlichen Motiven, die nur ich interessant finde und sonst niemand. 4 davon habe ich an die Galerie geschickt, ein kleiner, modriger Laden, aber der einzige, der wirklich alles annimmt. Also habe ich sie dahin geschickt, ohne jegliche Begeisterung. 4 oder 5 Leute haben mir gesagt, dass sie klasse finden. Der Rest denkt, sie sind zu verrückt. Aber nun sieht Frida in ihrer Kunst eine Möglichkeit, von Diego unabhängig zu werden. Sie bemüht sich mehr als vorher darum, ihre Bilder zu verkaufen. Außerdem bewirbt sie sich um ein Stipendium bei der Guggenheim Foundation. Aus ihrem Bewerbungsschreiben: Meine Subjekte waren immer meine Gefühle, meine Gemütsverfassung und die tiefen Reaktionen, die das Leben in mir hervorrief. Deshalb habe ich häufig all dies objektiviert, in Figuren meiner selbst. Das war das Ehrlichste und Echteste, das ich tun konnte, um auszudrücken, was ich in meinem Inneren und Äußeren fühlte. Das überzeugte die Jury nicht. Frida wurde abgelehnt. Auch Diego leidet. Ohne Frida kann er nicht leben. Fridas Arzt und Vertrauter, Dr. Eloessa, schaltet sich vermittelnd ein. Diego liebt dich sehr. Und du liebst ihn. Du weißt besser als ich, dass er neben dir noch 2 große Lieben hat. Erstens Malerei, zweitens Frauen. Er war niemals monogam und wird es auch niemals sein. Ein idiotisches und widernatürliches Verhalten. Überleg dir, Frida, was du tun willst. Wenn du meinst, du könntest die Fakten so akzeptieren, wie sie sind, und, um inneren Frieden zu finden, dich in Arbeit stürzen, dann heirate ihn. Denke nach, liebe Frida, und entscheide. Frida entschied sich. Im Dezember 1940 heiratet sie Diego ein zweites Mal. Beide haben weiter Affären, er offen, sie heimlich, weil sie seine Eifersucht fürchtet. El gran macho. Und sie tut, als mache ihr das gar nichts aus, setzt eine Fassade aus Alegría, Unbeschwertheit, auf. Fridas Leben war nicht arm an Schmerz, an unerfüllten Hoffnungen und zerschmetterten Träumen. Eine der größten Tragödien war sicherlich ihre Kinderlosigkeit. Helga Prignitz-Puder: Frida Kahlo hat den Kinderwunsch durch verschiedene Abtreibungen sich selbst verhindert. Sie ist 3-4 Mal schwanger geworden und hat so oft auch abgetrieben. Da gibt es also viel Korrespondenz mit ihrem liebsten Doktor, Dr. Eloessa, ihrem Freund und Vertrauten, aus der hervorgeht diese Ambivalenz ihres Wunsches einerseits, aber der Angst vor dem Kind. Also sie hatte insbesondere Angst, dass Diego Rivera sie verlässt, wenn sie ein Kind hat. Weil Diego Rivera hat all seine Frauen verlassen, die er vor ihr hatte, wenn sie ein Kind bekommen hatten. Und Frieda hat abgetrieben, denke ich, um ihn nicht zu verlieren. Und das ist natürlich eine besondere Tragik. Frieda hat diesen Konflikt vor allem in dem Bild Moses ausgedrückt. Dort hat sie ja rechts und links von dem Uterus, in dem der Fötus ist, rechts und links von sämtlichen Göttern umgeben, gemalt. Ganz rätselhaftes Bild eigentlich. Und es wird nur klar, wenn man eben ihren Kinderwunsch in diesem Bild sieht, dass sie eben hofft, das Kind, was in ihrer Gebärmutter ist, würde doch wie durch ein Wunder, so wie Moses einst durch die Königstochter von all diesen Göttern, die sie da malt, beschützt werden. Und könnte einmal überleben, entgegen der Gefahr, die sie auch malt im Bild. Das ist nämlich die Sonne, die über diesem Fötus schwebt und ihn zu verbrennen droht. Und das ist wirklich erschütternd, wenn man weiß, dass Diego diese Sonne gemalt hat. Dieselbe Sonne taucht von Diego in dem ersten Wandbild der mexikanischen Wandmalerei Renaissance auf, das er in Friedas Schule gemalt hat, als sie ihn kennenlernte. Und beim Wandbildmalen beobachtete in der Schule, malte er genau diese Sonne. In dem Bild die Schöpfung. Diese Sonne greift Frieda auf in dem Bild Moses, wo sie malt, wie ihr Fötus in Gefahr ist und Hilfe braucht. Die Gemälde von Frida Kahlo sind rätselhaft, kommen aber erst einmal folkloristisch und traditionell daher. Ich glaube, Frida Kahlo wollte auch gar nicht, dass sie das alles so richtig verstehen. Also sie hat ja gemalt, mehr um sich auszudrücken. Und sie hatte sehr viel Vergnügen auch dran, die Leute in die Irre zu führen. Also sie sagte ja mal, der Surrealismus ist so, wie wenn man einen Schrank aufmacht, um ein Hemd rauszuholen und man findet einen Löwen dann da drin. So ist das mit ihren Bildern. Sie sehen erst mal so ganz brav und schön aus, schöne Frau vor exotischem Hintergrund. Und die genaue Bedeutung der Dinge da drin erschließt sich erst bei sehr genauem Hinsehen. Es hat viel Zeit gebraucht, um die Hintergründe der Bilder zu entschlüsseln. Und einer der Wege ging über die Literatur. Friedas Vater hatte eine umfassende Literatursammlung, viele deutsche Bücher, Schiller, Goethe, philosophische Werke, vor allem Schopenhauer. Frieda wird sie in ihren langen Krankheitsphasen gelesen haben. Frieda hat auch moderne Literatur viel gelesen, vor allem Dichter. Der Surrealismus, dem man Friedas Werk zurechnet, war sehr von der damals jungen Psychoanalyse beeinflusst. Hat die Malerin sich damit beschäftigt? Ja, erstaunlich. Sie hat alle Bücher von Freud in ihrer Bibliothek gehabt. Also das war erstaunlich, weil es damals doch also wirklich sehr modern war. Und Freud, dass man gerade erst veröffentlicht hatte. Sie hat eben nicht nur Poesie gelesen oder klassische Literatur, sondern vor allem auch sehr viele Sachbücher über medizinische Fragen, psychologische Fragen. Ja. Friedas genaues Wissen über anatomische Details schlägt sich mitunter drastisch in ihren Gemälden nieder. Aber die wissenschaftliche Beobachtung war nur eine Facette. Ja, und dann hat sie auch viele Bücher gehabt über Zauberei, Hexenkunst. Das hat sie auch interessiert. Und man hat ja auch das Gefühl, dass manche Bilder von ihr richtig mystisch-magisch gemalt sind. Eine Intention, den Betrachter zu verzaubern beinahe. Auffällig an vielen Selbstporträts von Frida Kahlo ist die farbenfrohe Tracht, die sie trägt. Ein Ausdruck ihrer Lebensfreude, ihres Lebenshungers, ihrer Lust an prallen Farben. Ein weiterer Aspekt, so Johanna Spanke. Das ist schon auch so eine Selbstkonstruktion der Künstlerin, dieses genuin Mexikanische zu betonen. Und sie hat sich ja in den mexikanischen Trachten inszeniert, in dieser Zeit, wo eben das auch eine große Rolle spielt, diese Mexikanidad, also diese Betonung des Mexikanischen. Nach der Revolution wurde es Mode, sich folkloristisch zu kleiden. Also es gab eben auch zu der Zeit wahnsinnig viele Frauen, auch aus der Oberschicht, die sich halt in diesen Trachten gekleidet haben. Doch Frida wählte nicht einfach irgendeine volkstümliche Kleidung. Sie trug die Tehuana, die Kleidung der Frauen aus Tehuantepec, aus dem Süden Mexikos. Dieser Ismus von Tehuantepec, das spielt halt auch dann immer eine Rolle, dass es ein Matriarchat ist und dass das sicherlich auch nicht zufällig von ihr gewählt wurde. Denn diese reich bestickten und wild gemusterten Blusen, Fransentücher und Stufenröcke sind nicht nur einfach bunt und schön, sie sind die Kleider mächtiger Frauen. Ay, qué bonito es volar. Ja. Fridas Kleider kann man im Original bewundern, in der Casa Azul. Nach Fridas Tod wurde ihr blaues Haus, das Haus, in dem ihr Leben begonnen und geendet hatte, ein Museum. Diego Rivera verfügte, dass nur einige sorgfältig ausgewählte Objekte aus Fridas Leben öffentlich gezeigt wurden. Alles andere schloss er in die Badezimmer ein. Schatzkammern, die erst ein halbes Jahrhundert später, 2004, geöffnet wurden. Die staunenden Kuratoren fanden Fridas umfangreiche Fotosammlung, Briefe, Zeichnungen und ihre Garderobe. Strumpfhosen, Schuhe, Sonnenbrillen, Haarspangen, das orthopädische Korsett, das sie tragen musste, und sogar die Beinprothese mit einem leuchtend roten Schnürstiefel. Und die Tehuana-Trachten. In wechselnden Ausstellungen gewährt das Museum seinen Besuchern einen Blick auf die berühmten Kleider, die man aus Fridas Gemälden so gut kennt. Frida beobachtete sich genau, nicht nur in ihren Selbstbildnissen. Es sind auch Aufzeichnungen von ihr überliefert, in denen sie im Stil einer Krankenakte über sich selber schreibt. Von 1946 bis 1950 ist die Patientin weiter in schlimmerem Zustand denn je. Hat ständig Schmerzen in der Wirbelsäule, Gewichtsverlust von 54 auf 42 Kilo. Äußerst schlechte Gesamtverfassung, kann sich nicht selbst versorgen. Nervöse Depression. Im Jahr 1953 der nächste Schicksalsschlag. Ihr muss das rechte Bein amputiert werden. Frida ist verzweifelt. Zu den Schmerzen, dem Mobilitätsverlust und der gekränkten Eitelkeit einer Frau, die ihre Schönheit immer sorgfältig inszenierte, kommt noch, dass Diego wieder eine Affäre hat. In ihrem Tagebuch findet man herzzerreißende Skizzen von einer blutbespritzten Puppe, die ihre Gliedmaßen verliert. Darüber steht: Ich bin zerfallen. Oder Fridas Füße, abgehackt auf einem Piedestal. Dornen wachsen aus dem Stumpf. Darunter schreibt sie: Füße? Wozu brauche ich sie, wenn ich Flügel zum Fliegen habe? Ob Frida versucht hat, sich umzubringen, darüber wird spekuliert. Hinweise glaubt man in ihrem Tagebuch zu finden. Man hat mir vor 6 Monaten das Bein amputiert. Es war eine jahrhundertelange Folter und manchmal verlor ich fast den Verstand. Ich habe noch immer Lust, mir das Leben zu nehmen. Diego ist es, der mich zurückhält, weil ich so eitel bin zu glauben, ich könnte ihm fehlen. Er hat es mir gesagt. Und ich glaube es ihm. Aber nie im Leben habe ich mehr gelitten. Ich werde eine Weile warten. Estas son las mañanitas que canto. Am 6. Juli 1954 feiert Frida ihren Geburtstag, ihren 47. Mehr als 100 Freunde kommen, um sie zu feiern. Dieses Geburtstagslied hat eine Freundin für sie schon in aller Früh aufgelegt. Las Mañanitas ist die letzte Platte, die sie hört. Eine Woche später, in den frühen Morgenstunden des 13. Juli 1954, stirbt Frida Kahlo. War es Selbstmord? Eine Überdosis Schlafmittel? Hatte sie mit Absicht eine Lungenentzündung herbeigeführt? Oder war es, wie es offiziell heißt, eine Embolie? Ihre letzten Worte im Tagebuch sind rätselhaft und lassen verschiedene Deutungen zu. Sie zeigen aber auch, dass Frida selbst der finstersten Realität mit Alegría begegnete, der ihr typischen Lebensfreude. Espero alegre la salida. Y espero no volver jamás. Ich hoffe, die Abreise ist fröhlich. Und ich hoffe, niemals wiederzukehren. Frieda. Ich bin immer dafür, Frieda nicht nur als leidende, kranke Frau zu sehen, die unter ihrem Mann auch litt, unter ihren Krankheiten litt. Sie war in erster Linie eine großartige Malerin und hat mit ihrer Kunst verstanden, überall über die Hindernisse, die sie im Leben hatte, eben hinwegzumalen. Und das ist ja der Grund, weshalb sie heute auch so populär ist. Nicht wegen ihrer Leiden, denke ich nicht, sondern weil die Leute in ihrem Werk eben sehen die Hoffnung und das Vorausschauen, das Überwinden des Leidens. Das ist das, was den Menschen so fasziniert an Frida Kahlo. Ich habe viel erreicht. Ich werde gehen können. Ich werde malen können. Ich liebe Diego, mehr als mich selbst. Mein Wille ist groß. Mein Wille bleibt. So dichtet Frida, schon vom Tod gezeichnet. Und auf ihr letztes Gemälde, ein Stillleben mit Wassermelonen, schreibt sie: Viva la vida. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Sie hörten Frida Kahlo, Gemalter Schmerz, von Julia Develin. Es sprachen Xenia Tilling, Gerd Heidenreich und Carsten Fabian. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.